Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat, zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Wer ungerechterweise getötet wird, dessen nächstem Verwandten haben wir Ermächtigung erteilt, Recht einzufordern. Doch soll er nicht maßlos im Töten sein, denn ihm wird gewiss geholfen.